طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين also kibet Allah den Herrn der Welt und Allahs Segen und Heil und Herzlichkeit auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und auf all diejenigen seiner Freunde und auf alle seine Freunde und auf all diejenigen, die in seine Fußstapfen treten bis zum Tag der Auferstehung. Heute wollen wir inshallah den 39. Hadith inshallah von den Nawawi-Hadithen. Vielleicht könnt ihr so irgendwie zusammenbinden, sonst hoffe ich so, ist keiner da. Links ist keiner da. Und der 39. Hadith ist der Hadith von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat: Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wal-nisyana wa mastukrihu alayhi. Das heißt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, Allah hat für mich, für meine Umma vergeben, die Fehler, die man aus Versehen macht, Vergesslichkeit und wenn sie zu etwas gezwungen werden. Dieser Hadith ist überliefert bei Ibn Majah und Al-Bayhaqi und bei anderen. Und auch in An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, sagt, der Hadith ist Hasan. Also noch einmal, wahrlich, Allah hat meine Umma, das heißt eigentlich wortlich, hat für mich meiner Umma die Fehler vergeben oder von den Fehlern abgesehen und wenn sie etwas vergessen haben und auch wenn sie zu einer Sache gezwungen worden sind. Der Hadith ist Hasan und Hasan, was sagt der Nawawi rahimahullah ta'ala, und Hasan ist eine Stufe unter Sahih. Eine Stufe unter Sahih, aber immer noch, man schreibt es dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu und ist ein Beweis. Ist ein Beweis und man darf damit argumentieren. Erst einmal, als der Prophet a.s. Gesprochen hat von seiner Umma, dann meint man mit Umma entweder auf Arabisch Umma zu Da'wa oder Umma zu Istijaba. Es gibt zwei Arten von Umma und das muss man voneinander unterscheiden, damit man die Texte richtig versteht. Manchmal ist mit Umma jede Person gemeint, die ein Muslim ist. Das heißt, jede Person gemeint, die Muhammad s.a.w. Folgt. Seit seiner Zeit bis Yawm al-Qiyamah. Und manchmal, liebe Geschwister, ist mit Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemeint, jede Person, die durch den Koran oder durch den Islam seit Muhammad sallallahu alaihi wasallam angesprochen ist. Das nennt man Ummatu ad-Da'wa. Das heißt, diejenige Umma, an die die Da'wa gerichtet ist. Alle Menschen seit Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehören zu dieser Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn wir sagen, wenn wir von der Ummat al-Da'wa sprechen. Okay? Und Ummatul Istijaba, das sind diejenigen der Umma, die den Islam sozusagen angenommen haben. Und die, damit meint man nur die Muslime von der Zeit von Muhammad sallallahu alaihi wasallam bis Yawm al-Qiyamah. Also, zum Beispiel in diesem Hadith, wenn der Prophet alaihi salatu wasallam gesagt hat, Allah hat meiner Umma vergeben die drei Sachen, dann ist damit gemeint, diejenigen, die den Islam angenommen haben. Dieser Teil der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber als der Prophet a.s.w. im anderen Hadith gesagt hat, jeder Jude und jeder Christ, der von mir hört und dann nicht an das glaubt, womit ich entsandt worden bin, wird ein Höllenbewohner sein. Das heißt, er hat die Juden und die Christen auch als seine Umma bezeichnet. Warum? Ummatu Da'wa. Das heißt, diejenigen, an die die Da'wa gerichtet ist. Okay? Und so ist, wenn man das verstanden hat, diesen Unterschied, dann weiß man, also es gibt eigentlich keinen Widerspruch. Genau. Der Hadith auf Arabisch, den ich gerade eben gesagt habe, mit den Juden, ist وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يهوديا ولا نصرانيا ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. Also ein Wort hatte ich vergessen bei der Übersetzung. Das heißt also noch einmal, ich schwöre bei demjenigen, in dessen Hand die Seele von Muhammad ist, jeder Jude und jeder Christ, der von dieser Umma von mir hört und dann stirbt, ohne an mich geglaubt zu haben und an das, womit ich entsandt worden bin, der wird ein Höllenbewohner sein. Dieser Hadith ist in Sahih Muslim. Also, haben wir dieses erste Wort schon verstanden. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala natürlich etwas vergibt, dann bedeutet das, liebe Geschwister, dass er einen nicht dafür zur Rechenschaft zieht. Min hadihi al-umma, sagt er, al-khata, al-khata. Khata, liebe Geschwister, der Fehler, Khata heißt Fehler auf Arabisch. Aber gemeint ist, jeder Fehler, den man gemacht hat, aus Versehen. Das heißt, jeder unbeabsichtigte Fehler. Und das ist, dieser Hadith, offensichtlich weist darauf hin, dass die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadurch ausgezeichnet ist, im Gegensatz zu anderen Gemeinschaften. Weil er sagte, Allah hat für mich, meiner Umma, das und das vergeben. Und wenn das der Fall ist, dann ist das schon eine großartige Sache, dass die Sache also gilt für die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und dass es vielleicht für andere Gemeinschaften, die vor uns gelebt haben, nicht gegolten hat. Al-Khata, das ist wie gesagt der Fehler. Und Allah, wir sagen auch im Koran al-Karim, wenn wir Koran lesen, sagen wir, Rabbana, am Ende von Surat al-Baqarah, Rabbana, la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Das heißt, unser Herr, zieh uns nicht zur Rechenschaft, wenn wir nasina, wenn wir vergessen haben, au akhta'na, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Und Fehler ist, wie gesagt, gemeint, wenn man es aus Versehen gemacht hat. Und das ist hier diese Ayah im Koran, die ich gerade vorgelesen habe, sie deckt zwei von diesen drei Dingen ab, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith erwähnt hat. Die dritte Sache ist die Vergesslichkeit. Die zweite Sache ist die Vergesslichkeit. Und zwar gemeint ist, dass man eigentlich eine Sache sehr gut weiß. Man weiß, dass diese Sache verboten ist, oder man weiß, dass die Sache falsch ist, wie auch immer, aber man hat es kurze Zeit vergessen und dann macht man es trotzdem. Wie eine Person, die zum Beispiel vergessen hat, dass sie fastet. Ja, sie hat vergessen, dass sie fastet, weil sie das ganze Jahr über immer isst, sie trinkt, sie frühstückt morgens und dann am Ramadan-Tag, am ersten Ramadan-Tag eigentlich, sie will fasten und dann macht sie ihr Frühstück und isst und trinkt und weiß nicht was. Und danach, wenn sie fertig und satt ist, fällt ihr ein, eigentlich faste ich ja. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala wird diese Person nicht bestrafen. Im Gegensatz zu einer Person, die absichtlich gemacht hat, das ist eine schlimme Sünde. Aber weil er es eben aus Vergesslichkeit gemacht hat, wird er dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Die dritte Sache, die in dieser Hadith erwähnt ist, وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ, das heißt, alles, wozu man gezwungen worden ist. Und gezwungen, egal ob man gezwungen worden ist, etwas Bestimmtes zu tun, oder ob man gezwungen worden ist, etwas Bestimmtes zu sagen. Und wenn ein Mensch gezwungen worden ist, etwas Bestimmtes zu sagen oder zu tun, dann lastet auf ihn keine Sünde, sondern die Sünde lastet auf der Person, die ihn gezwungen hat. Die Sünde lastet auf die Person, die ihn gezwungen hat. Aber natürlich, dieses Thema ist sehr oberflächlich angeschnitten. Weil, wann ist man gezwungen? In welchem Fall darf man sich als gezwungen überhaupt betrachten? Ja, und gibt es Fälle, wo man, egal wie stark man gezwungen ist, man muss trotzdem standhaft bleiben. Das sind andere Themen, die sind sicherlich sehr, sehr wichtig. Und auch weil es kann ja nicht sein, dass jemand sagt, also ich bin gezwungen worden, zum Beispiel zu lügen. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, dann zum Beispiel wäre ich von meiner Ehefrau angeschnauzt worden, zum Beispiel. Dann muss man sagen, dass dieses angeschnauzt werden, das ist von seiner eigenen Ehefrau sozusagen, ist nicht so schlimm, dass es dir erlaubt, sozusagen zu sagen, ich bin gezwungen, ich konnte das machen. Ja? Also das muss man abwägen. Und diese Sache ist ein Thema, zweifellos für sich. Ja? Nicht, dass jemand sagt, also ich musste diese Person schlagen, weil sonst hätte man mir 5 Euro geklaut, zum Beispiel. Ja? Dann diese 5 Euro sind es nicht wert, dass du sagst, ich bin gezwungen gewesen, jemanden anderes deswegen zu schlagen oder noch viel schlimmere Sachen zu machen. Ja? Oder zum Beispiel, was passiert ist, immer wieder passiert, wenn es ungerechterweise Krieg gibt und so etwas. Wie zum Beispiel hier bei den Nazis, was war das Problem auch? Unter anderem die heutigen Leute, die noch leben, die das mitgekriegt haben, die damals für dieses Regime gearbeitet haben, wenn man sie fragt, warum habt ihr das gemacht? Dann sagen sie, ja, wir mussten das machen, weil der Befehl kam von oben. Okay? Aber da ist natürlich, kommt drauf an. Also, natürlich kann es sein, dass du deine Arbeit verlierst. Okay? Aber da, wenn du, ist diese Drohung Grund genug, jemanden vielleicht zu foltern, jemanden vielleicht ins Gefängnis zu stecken, jemanden vielleicht sogar wieder zu töten. Ja? Das ist, wie gesagt, viele Leute berufen sich darauf, dass sie entschuldigt sind, weil sie gezwungen sind, aber islamisch gesehen sieht das vielleicht nicht unbedingt so aus, wie manche Leute das denken. Als Allah subhanahu wa ta'ala diese Ayat herabgesandt hat, unser Herr, Allah hat uns beigebracht, wie wir Dua machen müssen. Allah hat uns sowieso alles beigebracht. Er hat uns beigebracht, wie wir ihn anzubeten haben, uns beigebracht, wie wir ihn anrufen sollen. Er hat uns alles beigebracht. Und er hat uns auch beigebracht, folgendes mit Gebet, was ich vorhin gesagt habe. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Das heißt, unser Herr, zieh uns nicht zur Rechenschaft, wenn wir etwas vergessen haben, aus Versehen getan haben oder vergessen haben. Und danach hat Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem die Muslime diesen Dua gesprochen haben, hat Allah gesagt, qad fa'alt. Das heißt, ich habe das getan. Ich habe das getan. Das heißt also, wir wissen, dass dieses Dua erhört worden ist. Das ist der Punkt. Weil sonst könnte jemand sagen, es ist ein Dua. Nein, aber es ist ein Dua. Und wie sollte es auch nicht erhört worden sein, wo Allah uns beigebracht hat, wie wir diesen Dua machen sollen. Also muss dieser Dua natürlich erhört worden sein. Der Koran weist auf alle diese drei Dinge hin, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith erwähnt hat. Die zwei haben wir schon erwähnt. Es gibt noch andere Ayat, unter anderem Allah sagte, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. Das heißt, kein Vergehen ist es für euch, wenn ihr etwas aus Versehen gemacht habt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenfalls, إِلَّا مَنْ أُكْرِهَا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. Außer demjenigen, der gezwungen worden ist, während sein Herz im Glauben Ruhe findet. Und darum geht es um eine Person, die gezwungen wird, etwas zu sagen, was Kufr ist. Was normalerweise, wenn du es einfach so sagst, dann A'udhu Billah, darfst du deinen Islam neu annehmen. Ja? Aber die Person wird es gezwungen, so etwas zu sagen, wie erzählt wird, auch wenn es umstritten ist über Ammar ibn Yasir, radiallahu ta'ala anhu. Aber wie dem auch sei, manche Sahaba damals wurden gezwungen und man hat ihnen gesagt, man hat sie körperlich gefoltert. Und die körperliche Folterung ist auch relativ. Der eine hält mehr aus als der andere. Ja? Und manche Menschen, wenn sie es nicht mehr aushalten, dann sagen sie eben etwas, was sie normalerweise nicht sagen würden. Und dann lastet auf sie keine Sünde. Und das macht auch, das zeigt auch, wie sinnlos es ist, jemanden zu zwingen, sozusagen unter Gewalt etwas zuzugeben. Weil wenn du die Gewalt ein bisschen erhöhst, dann irgendwann mal die Person wird das zugeben, auch wenn sie es nicht gemacht hat. Ja? Wie manche Leute das, aber natürlich, das ist, machen nur Menschen, A'udhu Billah, die ungerecht vorgehen. Aber das, was wir gesagt haben, liebe Geschwister, schließt nicht aus, dass man verantwortlich ist für das, was man gemacht hat. Was heißt das? Das heißt, wenn du zum Beispiel nicht gewusst hast, dass heute Ramadan ist und du hast nicht gefastet, du hast gar nicht gefastet, und der Tag ist vorbei oder während des Tages oder wie auch immer, sagt man zu dir, pass mal auf, heute war Ramadan, du hättest eigentlich fasten müssen. Und er sagt, ich wusste das nicht, ich dachte vielleicht erst morgen. Ja? Dann heißt das nicht, dann müssen wir jetzt zwei Sachen unterscheiden. Einmal hat er eine Sünde begangen. Das heißt, hat er etwas gemacht, dass, wenn er Allah dafür nicht um Verzeihung bittet, dann Allah wird ihn dafür zur Rechenschaft ziehen. Und wenn Allah will, wird er ihn dafür bestrafen. Das sagen wir, nein, er hat das nicht gemacht, weil er hat ja nicht absichtlich an diesem Tag das Fasten ausgelassen. Aber es bleibt trotzdem dabei, dass er diesen Tag nicht gefastet hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hatte von ihm verlangt, diesen Tag zu fasten. Also sagen die Gelehrten, muss er diesen Tag nachholen. Er hat den Tag nicht gefastet. Allah hat von ihm verlangt, 29 Tage oder 30 Tage zu fasten. Er hat aber einen Tag zu wenig gemacht, also muss er diesen Tag am Ende nachholen. Oder zum Beispiel, wenn jemand einen Autounfall gemacht hat, Allah bewahre uns alle davor, und du bist jetzt schuldig, dann hast du sicherlich 99,999% der Unfälle sind ja nicht absichtlich. Keiner macht einen absichtlichen Unfall, weil er schadet sich ja selbst damit. Aber diesen Schaden, den du bei der anderen Person verursacht hast, du bleibst dafür verantwortlich. Das heißt also, wenn du aus Versehen jemanden einen Blechschaden verursacht hast oder ihm eine Scheibe eingeschlagen hast oder was auch immer, oder verletzt hast, dann ja, die Sünde ist nicht da, aber zwischen dir und der Person ist ein Schaden entstanden, in den hast du zu begleichen und den musst du auch begleichen. Du kannst nicht sagen, Allah wird mich dafür nicht zur Rechenschaft ziehen. Für die Sünde nicht. Aber sobald du diesen Fehler gemacht, diesen Schaden verursacht hast, Allah verlangt von jetzt von dir, diesen Schaden zu beseitigen. Wenn du es nicht machst, dafür wirst du dann zur Rechenschaft gezogen. So. Und jetzt, liebe Geschwister, gibt es noch und zwar Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Al-Quran Al-Karim وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهِ. Das heißt, egal ob ihr offenkundig darlegt, was in euch selbst vorgeht, was eure Gedanken sind, oder ob ihr es für euch selbst behaltet, geheim haltet, Allah wird euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Diese Ayah ist kein Widerspruch zu dem, was wir gesagt haben. Warum könnte es erstmal ein Widerspruch sein? Weil die Gedanken, die ein Mensch hat, es könnte sein, dass er an etwas denkt, was verboten ist. Und er könnte sein, dass er an etwas denkt, was er woran er nicht denken dürfte. Und trotzdem wird er dafür, solange sich diese Gedanken nicht in seinem Herzen festigt, das heißt, solange er nicht davon überzeugt ist, von diesen Gedanken, wird er dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Zum Beispiel, der Shaitan kann sein, er kommt zu dir und flüstert dir ein und versucht dich zu überzeugen, schlecht über einen anderen Menschen zu denken. Aber du weißt ganz genau, du merkst, du bist nicht derjenige Mensch, der über andere schlecht denkt. Und es gibt eigentlich auch keinen vernünftigen Grund, wenn du darüber mit deinem Kopf nachdenkst. Und dann weißt du sofort, das ist der Shaitan. Der Shaitan hat versucht, dich da zu bringen. Solange das nur ein flüchtiger Gedanke ist, wirst du dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Aber sobald dieser Gedanke Oberhand gewinnt und du anfängst jetzt wirklich schlecht über die anderen Menschen zu denken, dann wirst du dafür zur Rechenschaft gezogen. Warum? Weil jetzt gehört das zu den Taten des Herzens. Jetzt war es nicht nur ein Gedanke, sondern es gehört zu den Taten des Herzens und Allah hat verboten, dass man schlecht über andere Menschen denkt. Ohne Grund also. Einfach Grund. Denkt, wie es am Ende von Surat Al-Hujurat heißt. Insofern muss man unterscheiden zwischen den flüchtigen Gedanken, aber diese Ayah, liebe Geschwister, sie sagt aus, dass du für deine Gedanken sogar zur Rechenschaft gezogen wirst. Und jeder von uns weiß, dass die Gedanken sind manchmal nicht kontrollierbar. Und warum ist es kein Widerspruch zu dem, was wir gesagt haben? Weil diese Ayah ist aufgehoben. Und diese Ayah ist also sozusagen Mansuch. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er schon verziehen hat, wenn eine Person etwas Falsches macht aus Versehen. Also ein Beispiel. Du hast deiner Frau gesagt, du hast deiner Frau gesagt, sie soll das Essen zubereiten, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst. Du kommst von der Arbeit um 5 nach Hause, 5:30. Um 6 hast du gesagt, will ich das Essen auf dem Tisch haben. So. Jetzt kommst du nach Hause und sie hat das nicht geschafft, sie hat es vergessen oder sie hat das dauert länger oder das Essen ist verbrannt oder was auch immer. Sag mal, sie hat es vergessen. Das erste, was der Shaitan dir versucht einzuflüstern, dass du natürlich jetzt sauer werden musst, weil wenn du jetzt nicht sauer wirst, dann lernt sie es ja nicht bis zum nächsten Mal. Richtig? Und du musst ihr zeigen, dass das was Schlimmes war. Weil du willst ja sie sozusagen erziehen. Okay? Natürlich, wenn du sie erziehen willst, warum wirst du dann innerlich sauer? Das muss man unterscheiden. Aber sagen wir mal so, man macht dann einfach leider manchmal mit. Und dann, liebe Geschwister, sagt der Shaitan einem, wenn sie, und darauf will ich jetzt hinaus, wenn sie das ernst nehmen würde, wenn ihr Ehemann für sie wichtig wäre, dann wäre ihr das nicht passiert. Weil jeder weiß, eine Sache, die dir sehr wichtig ist, ein Vorstellungsgespräch, und du verschläfst das nicht und du verpasst das nicht. Okay? Aber dein Alltag, den du jeden Tag hast, kann sein, du vergisst mal was. Es ist normal. Dass man Sachen, die für einen wichtig sind, vergisst man nicht. Also sagst du dir, wenn das für sie wichtig gewesen wäre, sehr, ihr wäre das nicht passiert. Also wieder ein Grund mehr, sozusagen gegen sie sauer zu sein. So jetzt passen wir auf. Die Frage ist dann, hätte Allah subhanahu wa ta'ala nicht dann das höchste Anrecht darauf, zornig zu werden, wenn wir seine Sachen vergessen zu machen? Also wenn jemand vergisst, ein Gebet zu verrichten, hätte dann Allah subhanahu wa ta'ala nicht als erstes Grund dafür, sauer mit dir zu sein, zornig mit dir zu sein? Zweifellos. Weil wer sind wir im Vergleich zu Allah subhanahu wa ta'ala? Und was wir daraus lernen sollen ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht, wenn man etwas aus Versehen gemacht hat, fertig. Er hat verziehen. Dein Gebet, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, wer ein Gebet verschlafen oder vergessen hat, und das ist das Gebet, ich meine, das ist das Wichtigste nach der Schahada. Also du musst, das ist das Wichtigste, dein Gebet. Und wenn du das vergisst, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dann brauchst du es nur nachholen, sobald du dich daran erinnert hast. Das war's. Und dann sagt er, la kaffarata illa dhalik. Das heißt, mehr Sühneleistung gibt es nicht. Du kannst nicht besser machen als das. Du brauchst nicht mehr machen als das. Du verrichtest es einfach und dann war es das. Also auch wir sollten, liebe Geschwister, nicht übertreiben. Wie gesagt, weil wir sind nicht so wie Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wer sind wir, dass wir zornig werden sollten, wenn man aus Versehen, es geht ja nicht um absichtlich hier, wenn man aus Versehen etwas falsch gemacht hat oder vergessen hat. Und die zweite Sache, der zweite Grund ist, nicht nur weil wir nichts sind im Vergleich zu Allah subhanahu wa ta'ala, sondern der zweite Grund ist auch, Allah sagt im Koran, أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Möchtet ihr nicht auch, dass Allah euch vergibt? Das heißt also, wir haben sogar einen Nutzen darin. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er einem vergibt, er hat keinen Nutzen darin. Allah subhanahu wa ta'ala braucht das Vergeben überhaupt nicht. Aber der Nutzen ist für uns. Und wenn du jemand anderes verzeihst, dann Allah subhanahu wa ta'ala wird dir auch verzeihen. Weil die Belohnung, haben wir gesagt, im Jenseits, und da gibt es viele Beweise dafür. Im Koran und in der Sunna. Dass die Belohnung im Paradies oder Yawm al-Qiyamah ist von gleicher Art wie in diesem Leben. Verzeihst du, Allah wird dir verzeihen. Helfst du jemandem bei seinem Problem, Allah wird dir bei deinem Problem helfen. Und so weiter und so fort. Und diese Aya ist ja extra sogar herabgesandt worden, wie der Khatib heute in der Khutbah erwähnt hat. Und zwar Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, der hat einen Sahabi namens Misbah unterstützt finanziell. Und der war, Abu Bakr war mit ihm sehr zornig. Warum? Weil der Misbah hat radiallahu ta'ala anhu mitgemacht, aus Versehen, absichtlich, wie dem auch sei, mit anderen Leuten und schlecht gesprochen über die Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das ist ja auch nicht nur in Anführungszeichen die Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern es ist nebenbei auch die Mutter von allen Gläubigen, von Abu Bakr und Misbah selbst. Und man spricht nicht über seine eigene Mutter schlecht. Und zweitens und drittens, es ist die Tochter von Abu Bakr. Das ist seine eigene Tochter. Also wer mag schon, dass man mit seiner eigenen Tochter schlecht spricht? Dann hat er gesagt, okay, das war's. Weil er mitgemacht hat, ich werde ihn nie wieder unterstützen. So, da sehen wir, zurechtkommt. Aber dann hat eben Allah subhanahu wa ta'ala diese Aya, die ich vorhin vorgelesen habe, herabgesandt. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Möchtet ihr denn nicht auch, dass Allah euch vergibt? Und Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, er sagte, selbstverständlich. Ich möchte, dass Allah subhanahu wa ta'ala mir vergibt. Und deswegen hat er sozusagen dem Misbah vergeben. Und er war ein armer Mensch. Er war ein Muhajir, einer der ausgewanderten Sahaba radiallahu anhum, also die höchste Stellung haben bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und nicht nur er war ein Muhajir, sondern er war ein Badri. Ein Badri, damit meint man eine Person, die bei der Schlacht von Badr mitgemacht hat. Und das sind die sozusagen die größten der Muhajirin, ja, die Sahaba radiallahu anhum, die nicht nur ausgewandert sind, sondern die auch in der Schlacht von Badr mitgemacht haben. Eine Schlacht, wo man normalerweise gewinnt man nicht mit dieser kleinen Anzahl, aber es reicht schon an Ansehen, an Segen und an Lob für diese Sahaba, die an Badr teilgenommen haben, dass es in der Geschichte der Menschheit kennen wir keine einzige Schlacht, die stattgefunden hat, wo Allah subhanahu wa ta'ala so reine Herzen gesehen hat, dass er Engel vom Himmel herabgesandt hat, die auf die Erde gekommen sind und mitgekämpft haben an der Seite der Muslime gegen die Kuffar. Und wenn Allah die Engel sendet, das müssen, also würde man als, würden wir heutzutage sagen, die waren die Leute von Bett, die waren ja selbst Engel vielleicht sogar, Engel mit Engeln. Aber sie waren Herzen, mit Herzen haben sie gehabt, rein wie die Herzen der Engel, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Und außerdem darf man nicht vergessen, die Leute von Badr, wir gehen davon aus, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihre Sünden alle vergeben hat. Also nicht nur die sie gemacht haben, sondern auch die sie in Zukunft noch gemacht haben. Allahu tabaraka ta'ala a'lam. Und der Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, das ist ein Nutzen aus dieser Geschichte, der hatte sogar geschworen, dass er nicht mehr den Mistah unterstützen würde. Und dieser, wie heißt es, aus dieser Erzählung lernen wir, dass wenn eine Person geschworen hat, gesagt hat, Wallahi, ich werde dieser Person nicht mehr helfen, oder Wallahi, ich werde die Person nicht mehr besuchen, oder Wallahi, ich werde den Menschen nie wieder anrufen, oder Wallahi, ich werde ihn nie wieder ins Gesicht schauen, oder Wallahi, ich werde ihn nie wieder besuchen, oder irgendetwas, und das ist eine gute Tat gewesen, die er sich sozusagen selbst verboten hat, durch seinen Schwur, dann ist es noch besser für ihn, wenn er diesen Schwur wieder bricht. Wenn er diesen Schwur bricht und dann die Sühneleistung macht für jemanden, der seinen Schwur gebrochen hat. Und das hat auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Menschen so beigebracht, dass wenn man etwas geschworen hat und man sieht, es wäre aber besser, diesen Schwur zu brechen, dass man diesen Schwur bricht und dann erst das was macht, was besser ist. Denn man darf nicht Allah subhanahu wa ta'ala als Grund nehmen, dass man die gute Tat nicht mehr macht. So, das, wie Geschwister, war es eigentlich schon mit diesem Hadith von das ist Abdullah ibn Abbas, dem Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir daraus Nutzen gezogen haben. Und übrigens, eine sehr sinnvolle Möglichkeit ist auch, liebe Geschwister, dass man jedes Mal, wenn man einen Hadith hört, die Hadith sind nicht lang, die sind relativ kurz, dass man jedes Mal diesen Hadith vorher lernt und dann sozusagen den Hadith hört, wenn man in die Sitzung kommt. Und wenn man den Hadith dann gehört hat, auch immer wiederholt, weil es gibt einen unglaublichen Segen in diesen Hadithen des Propheten, besonders diese 42 neue Hadithe, weil dadurch kannst du deine Sitzungen, mit denen du deine Freunde zusammen bist, füllen mit Gedenken Allahs. Und statt dass du, wie gesagt, über Themen sprichst, die nicht so wichtig sind, versuch mal, wenn du mit den Leuten zusammen bist, zu sagen, Leute, hört mal zu, ich habe einen Hadith heute gelernt, der lautet, dass Abdullah ibn Abbas gesagt hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wahrlich Allah hat für mich meine Umma vergeben, wenn sie etwas aus Versehen gemacht haben, oder wenn sie etwas vergessen haben, aus Vergesslichkeit gemacht haben, oder wenn sie gezwungen worden sind, etwas zu tun oder etwas zu sagen. Und so fängst du mit diesem Segen an und du wirst sehen, wie diese Baraka, dieser Segen, diese Welle sich ausbreiten wird und das stoßt den nächsten Gedanken an, da fällt dem einen was dazu ein, dem nächsten was dazu ein, der andere Hadith ein und schon bist du Grund dafür, dass die ersten 10 Minuten, halbe Stunde deiner Sitzung, in der du warst, mit Weisheit gefüllt sind und nicht nur mit bla bla bla. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Machen wir Pause, inshallah, dann machen wir danach.